Ich schreite heutzutage über die Leninallee, vorbei am Rosa-Luxemburg-Platz entlang. Der Karl-Marx-Chaussee, und ich sehe in der Stadt einen PDS-Infostand, rote Schweine. So habt ihr sie noch vor 10 Jahren genannt. Rote Schweine, so habt ihr sie noch vor 10 Jahren genannt. Und heute sitzen diese Genossen wie am Parlament. Sie predigen den alten Schleim, den man heutzutage noch von früher kennt. Wie schnell konntet ihr vergessen, wie schnell alles Unrecht vergeben? Wollt ihr wieder Sklaven sein? Und in der Sache dann leben. Mauerschützen, Denunzierung, Todesstreifen, Inhaftierung für Frieden und Sozialismus seid bereit. Wie blind seid ihr geboren? Ich kann euch nicht verstehen. Wege, die in Seelen führten, wollt ihr wieder neu begehen? Wie blind seid ihr geboren? Ich kann euch nicht verstehen. Sie hassen unser Vaterland und ihr wollt es nicht sehen. Die Funktionäre von gestern haben heute wieder das Sagen. Und es war gar nicht alles so schlecht, damals zu ihren Tagen. Die erste freie Hallen bauen die Mauer wieder auf. Die Teilung unseres Vaterlands nehmen sie billigend in Kauf. Minenfelder, Observierung, Parteitage, eine Häuser, Regierung für Stalin, blinde Folterkeit. Wieder neu begehen. Wie blind seid ihr geworden?